Kundgabe 1923. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.05.1941. Trostworte. Vernimm Worte des Trostes. Bleibet im Schmerz mutig und stark. Werdet nicht wankend im Glauben. Nehmet Zuflucht zum Gebet und wähnet euch nicht verlassen, ob auch eine Welt über euch zusammenzustürzen droht. Der Glaube versetzt Berge, und was unmöglich erscheint, wird möglich durch festen Glauben. Und so ihr voller Zuversicht zu mir rufet um Hilfe, bleibt euer Gebet nicht unerhört. Der Lebensweg eines jeden Menschen ist vorgeschrieben, also muss er ihn auch gehen, weil das Reifen seiner Seele davon abhängt. Er würde diesen Weg auch willig und gern gehen, so er um seine Notwendigkeit wüsste und um die Qualen im Jenseits, so ihm der Weg auf Erden erspart bliebe. Darum bedenket niemals die irdischen Leiden, denn sie gehen vorüber. Gedenket der endlos langen Zeit in der Ewigkeit, die weit schmerzlicher wäre ohne das Leid, das der Mensch auf Erden zu ertragen hat. Und so lasset euch nicht niederdrücken von Leid und Kummer, sondern erstarket dadurch im Glauben an mich, der ich euch liebe und darum in euer Leben oft schmerzvoll eingreifen muss, um euch zu retten für die Ewigkeit. Vergesset nie, dass ich euer Vater bin, euer Freund, euer Bruder und Beschützer. Und traget mir alle eure Nöte vor. Gebt euch willig und widerstandslos in meine Führung, und ihr werdet wahrlich recht geführt werden. Nur lasset euch nicht von Zweifeln plagen. Setzet ihnen den tiefen Glauben entgegen und hoffet, denn mein Wort ist Wahrheit. Und so ich euch meine Hilfe verheiße, brauchet ihr nicht zu bangen. Amen.